Yeah! Rock and roll, baby! Shit. Yeah. alle weggespielt hier. What with the rest? Come on, make some noise here, make some progression. Play, play, baby, play. Woo, woo, woo, woo, woo, woo. Ja, ja, mach mal irgendwie. Oder muss ich jetzt MIDI irgendwie? Ich kann jetzt. Ja, Vocoder? Machst du Vocoder so? Wie bei Alf, irgendwie in der dritten Staffel. Ja, ich will ja eigentlich nur so ein bisschen Schwachsinn, weil ich so besoffen bin, ein bisschen singen. Aber ich kann ja auch mal so die Gitarre hier so irgendwie so am Start bringen. Das ist nur mit Ruhe. Aber ich zock jetzt einfach so ein bisschen vielleicht und dann mach ich so live. Yeah. Dich zum Spielen. Nein, kann ich kriegen ihn auf der Reihe. Party, Party, Bunny. Bunny, welche Bunny? Nein, we'll be right back. Yeah.